Gott glaubt nichts von dem, was man so spricht, was man von dir sagt und sich erzählt, gilt für mich nicht. Und wächst hinter vorgehaltener Hand ein Lügenwald. Ist er nur gebaut auf lockerem Sand? Ich hab in mir dein Wort, wenn's auch viele schon gehört von dir, und für mich ist dieses Wort mehr als nur ein Spiel. Sag dir, was ich fühl, spüre deine Tag in die Nacht, was zurückbleibt, was er gebracht, schließt die Wärme deiner Hand still, noch stört kein Laut die Zweisamkeit. Dann spricht nur die Liebe ganz allein in dieser Nacht. Und kein böses Wort bringt in uns ein durch ihre Macht. Viel zu schnell vergeht die Zeit, ein schöner Traum ist dein Gesicht. Und ich schließ die Tür ganz leis, lass die Träume und ganz tief in mir hab ich dein.